Sie müssen irgendwas Relevantes für Ihre Kundengruppe erzählen. Und es hat nicht immer was damit zu tun, dass Sie was Neues machen. Also Innovation wird sehr stark überschätzt, im Sinne, dass was Neues kommen muss. Innovation ist ganz wichtig, es muss sich differenzieren. Sie müssen sozusagen Ihr kleines Herz dort schaffen. Ja? Warum soll Ihr Kunde Sie eigentlich lieben? Sie können das wirklich mal versuchen, in Ihren Businessplan reinzuschreiben. Ich hoffe, Sie machen keine Businesspläne unbedingt. Aber versuchen Sie mal, diese Frage zu beantworten, warum soll der Kunde Sie lieben? Und die Frage ist, wie macht man das? Und ich glaube, wir brauchen noch neue Denkboxen, weil wir müssen lernen, dass es noch andere Dinge gibt als Produkte, als Vertrieb und Marketing. Sondern Sie können das gleiche Unternehmen sehr unterschiedlich sehen, aber dafür brauchen Sie neue Denkachsen. Also wenn Sie Mathematiker sind, dann sehen Sie menschliche Gefühle etwas komischer. Ja, weil es gehorcht nicht einer mathematischen Formel. Also ich hatte Physik-Leistungskurs und irgendwann habe ich gedacht, das kann nicht alles sein. Und das ist ganz wichtig, wir müssen uns immer bewusst sein, wir sehen nicht eine Realität draußen, sondern wir konstruieren uns diese Realität. Also wir können auch Dinge anders sehen, indem wir neue Denkboxen haben. Kann das einer lesen? Ich werde es nicht vorlesen, weil da steht es eindeutig nicht. Die hintere Reihe müsste das doch lesen können, oder? Gut. Alle anderen hier vorne, machen Sie einfach mal so. Machen Sie den kleinen Chinesen bitte. Können Sie es jetzt plötzlich lesen? Das Erstaunliche ist, es steht wirklich nicht da, was Sie glauben, gerade gelesen zu haben. Weil sowas würde ich ja nie wagen, dorthin zu schreiben. Und das einfach das Verändern Ihrer Sichtweise hat plötzlich Ihnen erlaubt, Dinge zu sehen, die da nicht stehen. Und das müssen Ihnen bewusst sein, dass der Kopf, den Sie haben, einerseits das grandioseste Tool ist für kreative Ideen, aber der größte Beschränkung, die Sie auch in Ihrem Leben haben, ist Ihr Kopf. Weil das wird ja immer gesagt, ja, ich bin Kreativmensch oder ich bin ein analytischer Mensch. Es gibt Gründe, warum Gott uns zwei Gehirnhälften gegeben hat, nämlich, dass wir beides können. Das ist die größte Kreativmaschine, die wir haben, aber Sie müssen sich auch bewusst sein, dass Sie Denkboxen haben, die heute schon gefüllt sind. Weil sobald Sie diese Beschränkung sich bewusst sind, können Sie die auch ändern. Welche Innovation hat den global adressierbaren Markt für Mobilkommunikation oder Telefonie am stärksten erweitert? Man könnte fast sagen, es ist wahrscheinlich der größte Entwicklungshilfeschritt, der in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat. Können Sie sich das irgendwie vorstellen, was das ist? Wir denken ja Entwicklungshilfe, wow, jetzt müssen wir Hilfe geben. Aber das hat nichts mit Entwicklungshilfe zu tun, was dort passiert. Es ist eine ganz andere Innovation gewesen. Es hat nichts mit Technik zu tun. Weiß es einer, was es ist? Was hat ermöglicht, dass die Kollegen alle ein Mobiltelefon haben? Und Sie sehen, ein einziger hier hat kein Mobiltelefon und der guckt ziemlich unglücklich in die... Genau, es ist prepaid gewesen. Aber das Interessante, wenn man Ihnen nicht dieses Foto zeigen würde, die meisten sagen, ja, es ist SMS gewesen oder Datenkommunikation etc. Aber es war dieser kleine Schritt, der eben fehlte, weil die Menschen haben ein unglaubliches Bedürfnis nach Kommunikation. Weil wenn sie kein Festnetz haben, dann ist Mobilkommunikation grandios oder Kommunikation ist fast ein Menschenrecht. Und das Einzige, was behindert hat, ihnen eine Lösung zu bieten, war, die hatten keine Bankkonten. Selbst wenn sie Bankkonten hatten, weil es in Tansania teilweise üblich war, hatten sie ein Credit Rating. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig, sie brauchen ein Credit Rating, um von der Telefonie oder überhaupt ein Mobiltelefon zu bekommen. Und plötzlich mit Prepaid, also sprich, ich bezahle voraus und dann telefoniere ich, öffnet sich ein ganz neuer Markt und war möglich, dass ich ganz, ganz andere Dinge machen kann. Heute können Sie in Somalia, kann man als Failed State reden, aber Sie können mobil kommunizieren. Und was ermöglicht das dem Schafhirten in Somalia, wenn er kommunizieren kann? Also er wird bestimmt nicht mit seiner Freundin stundenlang telefonieren. Aber was ermöglicht das einem Schafhirten in Somalia, wenn er ein Mobilkommunikator oder ein Telefon hat? Was ändert sich radikal in seinem Leben? Marktpreise erfahren, genau. Das heißt, früher ist der Händler zu ihm gekommen und hat gesagt, keiner braucht Schafe in Saudi-Arabien. Und der war abhängig davon, von diesem Händler, der ihm die Information brachte, dass keiner sie braucht. Heute kommt der Händler und der somalische Schafhirte sagt, ja, ne, in Riad ist gerade der Preis richtig hochgegangen für Schafe, was bietest du mir? Das heißt, eine kleine Information kann ein ganzes System verändern, nämlich dass plötzlich das Geld dorthin fließt, wo auch wirklich die Leistung erbracht wird und nicht im Handel, der eigentlich so ein Arbitragegeschäft macht von Informationen. Eine Innovation, wofür wir meistens keine Denkbox haben, weil wir verkaufen ja immer Produkte. Aber wie wir dieses Verkaufen gestalten, ist eine Denkbox, in der Sie in der Zukunft lernen sollten. Und das andere ist, das ist mehr eine Folie für Ingenieure. Sie sind ja mehr auf der Kreativseite. Wer ist von Ihnen Ingenieur? Sehr gut. Weil ich glaube, wir brauchen mehr Ingenieure. Herr Faltin ist zwar immer so auf der Seite, so ein bisschen bashing und alles ist kreativ und künstlerisch. Ich glaube, Ingenieure können extrem kreativ denken. Wir müssen ihnen einfach nur die Freiheit auch lassen. Herr Rausing, das ist der Erfinder des Tetrapacks. Das war sein Patent, das hat er nicht mal selber erfunden. Und die Frage war, wie bringt er das in den Markt? Und wir denken immer, es gibt nur eine Lösung. Er hätte natürlich Maschinenbauer werden können. Nämlich die Maschinen zu bauen, die diese Kartons nachher verarbeiten und dann die Milch abfüllen. Da wäre Verpackungsmaschinenhersteller geworden. Er hätte natürlich auch sein Patent einfach verkaufen können. Er hätte es auslizenzieren können. Aber er hat sich entschieden, was anderes zu machen. Irgendeine Vorstellung, was er gemacht hat? Ja, aber was für Lizenzen? Nein, er hat keine Lizenz. Er ist Milliardär geworden dadurch. Aber auch mehrmals Konkurs auf dem Weg, also kurz vor dem Bankrott gewesen. Weil es hängt sehr eng, sein Erfolg und seine Finanzprobleme hängen sehr eng zusammen. Irgendeine Vorstellung? Er verkauft verpackte Leistung. Das heißt, am Ende des Monats bekommt die Molkerei eine Rechnung, wie viele Milchpakete hinten rauskommen. Das heißt, er verkauft kein Verpackungsmaterial, keine Maschinen, keine Lizenzen, sondern er verkauft verpackte Leistung. Und was ist das Brillante an diesem Ertragsmodell gegenüber Maschinenbauern? Wie ist die in der Wirtschaftskrise 2008 und 2009, wie ist der Umsatz eines Maschinenbauers eingefallen? Ja, Freunde von mir, -70%. Weil das Erste, was sie machen, ist, sie stellen Investitionen ein und dann leiden sie einfach als Maschinenbauer extrem. Wie hat sich der weltweite Milchkonsum entwickelt in der Wirtschaftskrise? Ja, flach. Und Sie merken, das ist eine grandiose Innovation, dass eben er nicht jeden Tag neu was verkaufen muss, sondern sobald er einen 5-Jahres-Vertrag hat, kann er 5 Jahre, kommt das Geld einfach rein. Das sind wiederkehrende Umsätze, recurring revenues. Das ist das Göttlichste, was Sie als Unternehmer haben können. Sie müssen nämlich nicht jeden Tag was Neues verkaufen. Das ist ja auch die Tee-Kampagne. Herr Faltin sagt immer, ja, von Finanzen habe ich keine Ahnung. Das Geld kommt bei ihm, sobald Sie unterschrieben haben und Sie zahlen, bevor er die Teeleistung erbracht hat. Das ist finanziell eine Rieseninnovation. Nämlich er hat dadurch einen ganz geringen Kapitaleinsatz, um das ganze Geschäft am Laufen zu halten. Was ist denn der Nachteil an diesem Modell? Und deswegen wäre der Herr Rausing auch mehrmals Konkurs gegangen. Richtig. Am Anfang müssen Sie unglaublich viel Kapital investieren. Sie müssen Maschinen kaufen, das Material vorfinanzieren. Und das hat ihm mehrmals kurz davor, bankrott zu gehen. Aber als es einmal etabliert war, ist es eine Gelddruckmaschine geworden. Und das sind eben so Denkboxen, die wir nicht haben in unserem Toolset für Unternehmer, dass wir über so Dinge wie das Ertragsmodell auch dem Kunden ganz anderen Nutzen stiften können. Und das ist vielleicht noch ganz wichtig. Wenn Sie eine Idee haben, glauben Sie nicht, dass die Idee irgendeinen Nutzen stiftet, sondern die Technologie oder was auch immer Sie haben, hilft Ihnen, eine Geschäftsstrategie zu formulieren. Und in dieser Geschäftsstrategie sagen Sie, welches Geschäftsmodell Sie wählen. Und das Geschäftsmodell, nämlich mit allen Komponenten, da gehen wir ja gleich drauf ein, sagt Ihnen oder zeigt auf, wie Wert geschaffen wird. Und was ich extrem schön finde an diesem Umfeld vom Entrepreneurship Summit ist, dass wir uns nicht irgendwie um die Optimierung des Falschen kümmern, sondern die Frage stellen, machen wir überhaupt das Richtige? Und da würde ich mich sehr lange immer drum kümmern, bevor Sie gründen, ist das Richtige, was ich mache? Sie können auch auf dem Weg lernen, aber als Unternehmer müssen Sie sich immer wieder fragen, ist das Richtige? Oder optimiere ich etwas, was sowieso nicht funktioniert? Diese Lernkurve über den Weg. Im Henry Ford, 18 Jahre lang, hat er gesucht, bis es funktioniert hat, aber dann hat er das Richtige gemacht. Und dann hat er aber nicht vorher irgendwelche KPIs für das falsche Projekt verwendet. Jetzt haben wir ganz häufig über, was ist ein Geschäftsmodell gesprochen. Es sind vier Fragen, die Sie beantworten müssen. Und ein Tool besteht bei mir nicht aus Antworten, sondern aus den Fragen, wofür Sie Antworten finden müssen. Und das erste ist, was begeistert den Kunden? Ja, das ist die Value Proposition, das Nutzenversprechen. Was soll der Kunde über Sie erzählen? Nicht, was Sie dem Kunden erzählen, sondern was erzählt Kunde A von Ihnen einem potenziellen anderen Kunden? Das ist letztendlich die Value Proposition. Das zweite ist, das lieben wir als Unternehmer, wie machen wir das? Wir haben dann E-Shops und wir machen das und das und das. Das ist das Wie, da kümmern wir uns unheimlich gerne drum. Damit, womit verdienen wir Geld? Das ist genauso wichtig. Also wie finanziere ich das? Und Valentin hat das sehr schön gerade gesagt, ja, das Geschäftsmodell muss auch zu Ihnen passen. Und das ist eigentlich der Hauptunterschied zu Alex Osterwalder, nämlich wer ist eigentlich in Ihrem Team und welche Werte pflegen Sie? Weil es ist ganz entscheidend, ob Sie ein Exit-getriebenes Unternehmen sind, aber da müssen alle Mitgründer das auch leben oder wollen Sie es an Ihre Enkel vererben? Und das sind ganz andere Wertvorstellungen, die Sie haben, ob Sie schnell reich werden wollen, Ihr Baby loswerden wollen oder sagen, nein, das ist etwas, was ich über Generationen weiterentwickle. Und dieses Team und Werte ist wahrscheinlich der Bereich, der Sie am meisten unterscheidet. Warum sollen auch gute Mitarbeiter bei Ihnen anfangen und nicht jetzt irgendwie für viel mehr Geld bei Rocket arbeiten und einfach große Dinge schnell umsetzen? Jetzt können wir durch die einzelnen Teile durchgehen, eben die Value Proposition. Dafür müssen Sie sehr genau wissen, wer ist eigentlich Ihr Kunde? Stellen Sie sich einfach die Frage, machen Sie es mal, wer ist Ihr Kunde und welche Aufgabe lösen Sie für den Kunden? Und Aufgabe hat was damit zu tun, wir denken immer schon in Produkten. Die Frage ist mehr, welche Aufgabe lösen Sie für ihn? Und Aufgabe ist zum Beispiel ein Bild aufhängen. Was gibt es für Lösungen, um ein Bild aufzuhängen? Quick and dirty, Hammer und Nagel. Bohrmaschine, Dübel, Schrauben. Was gibt es noch? Powerstrip von Tesa, genau. Plötzlich ist der größte Wettbewerber für Bohrmaschinenhersteller sind Powerstrips. Und Bohrmaschinen haben ein Riesenproblem im Moment, weil wir immer mehr in Häusern wohnen, die diese Rigipsplatten haben, wo sie gar nichts mehr eigentlich richtig befestigen können. Also nehmen sie eigentlich Powerstrips. Und das sehen Sie eben nur, Ihre Wettbewerber, wenn Sie gucken, über welchen Job konkurrenziere ich mich eigentlich. Da müssen Sie sich überlegen, ja, Sie haben es auf der Karte, nämlich welchen Nutzen bringe ich eigentlich für meinen Kunden? Und der Vorteil zum Beispiel von der Bohrmaschine mit dem Dübel ist natürlich, es ist unheimlich stabil, die Befestigung. Hammer und Nagel ist brutal quick and dirty. Und Powerstrip ist so für die, ja, wie kann man es am besten beschreiben? Einfach, genial, aber nicht für alles geeignet. Das wäre der Benefit. Und so versuchen Sie mal für Ihr Unternehmen zu definieren, was ist eigentlich die Value Proposition, was sprechen Sie eigentlich dem Kunden für einen Nutzen? Und Sie merken, das Wort Produkt ist dort überhaupt nicht vorgekommen. Das ist ein Versprechen gegenüber Ihrem Kunden. Das Zweite ist, wie schaffen Sie diese? Gut. Wie schaffen Sie diese Begeisterung? Das ist die Wertschöpfungsarchitektur oder können auch Geschäftsstruktur dazu sagen. Das ist die Assets, die Sie haben, also die Prozesse, die Fabriken. Wir haben einfach mal dieses Symbolbild gewählt. Das ist erstmal das Angebot. Was produzieren Sie oder welche Dienstleistung bieten Sie wirklich an? Wie kommt diese Dienstleistung dann zum Kunden? Ein E-Shop ist kein Marketing. Das ist, wie ich etwas mache. Wie kommt die gute Geschichte, die Sie entwickelt haben, zu Ihrem Kunden? Welche Mittel benutzen Sie? Nur Social Media zu verwenden, ist kein Kommunikationsmittel. Die Geschichte, die Sie auf Social Media erzählen, damit Sie dann irgendwie 15.000 Fans haben, die Sie nicht bezahlt haben, das ist das, was ich darunter verstehe. Seien Sie also sehr konkret als Unternehmer, wie Sie letztendlich Ihre Geschichte an den Kunden vermitteln wollen. Dann müssen Sie sich natürlich überlegen, ja, jetzt kommt das Denken von Faltin mit den Komponenten. Wie produziere ich eigentlich? was mache ich selber, welche Kernkompetenzen habe ich selber in dieser Produktion und welche lagere ich an Partner aus. Und das ist nicht unbedingt nur, dass die Buchhaltung ausgelagert werden kann. Es gibt ganz andere Komponenten, welche starken Partner brauchen Sie, um gewisse Geschäfte zu machen. Kennen Sie noch Napster? Ja, ein Teil davon sind Sie noch in der Generation. Napster hatte zum Beispiel gedacht, Mensch, die ganze Musikproduktion, die kann ich ja dann zu den Labeln auslagern. Aber er hatte eigentlich keinen Vertrag mit Napster, dass das eigentlich möglich war. Und wir haben jetzt 15 Jahre oder so gebraucht, bis die Labels bereit waren, eben Spotify die Rechte zu geben oder iTunes die Rechte zu geben. Und das ist natürlich entscheidend, wenn Sie sowas bauen. Nicht, dass es nur theoretisch möglich ist, sondern dass Sie es auch rechtlich dann umsetzen können. Dann kommt das Ertragsmodell. Da geht es darum, die Waage zwischen Ein- und Ausnahmen zu halten. Nämlich als erstes die Kosten. Da können Sie nicht mehr so viel machen. Das haben Sie nämlich mit dem Teil vorher festgelegt, mit dieser Geschäftsstruktur. Und die Erträge, da ist noch ein sehr großes Potenzial. Weil versuchen Sie nicht, Ihrem Produkt einen Wert oder einen Preis zu geben. Sondern versuchen Sie, der Value Proposition, dem Wert, den Sie stiften, den Preis zuzuordnen. Finden Sie, wenn ich etwas, was Sie heute für, sagen Sie mal, 1 Euro bekommen, ich Ihnen für 10 Euro verkaufe, finden Sie das Abzockerei? 10-fache von dem heutigen Preis. Das hört sich ziemlich nach Abzockerei an. Wenn ich Ihnen aber sage, dass Sie sogar total happy sind, dass Sie endlich 10-mal mehr dafür bezahlen dürfen, wie fänden Sie denn davon? Oder was halten Sie davon? Das ist eben genau der Punkt, nicht das Produkt mit dem Preis zu versehen, sondern das, was der Kunde will. Und das ist letztendlich ja Nespresso. Nespresso, weil kein Mensch braucht eine Kaffeebohne, sondern am Ende möchte ich einen frischen Kaffee in der Hand halten und plötzlich sind wir bereit, sehr viel mehr dafür zu bezahlen. Und das ist eine ganz große Frage, auch als Unternehmer, wie Sie überhaupt einen Preis gestalten. Weil Sie müssen für sich eine Marge rausholen, der Kunde muss extrem glücklich sein. Und das Einzige ist nicht, indem Sie irgendwelche billigen Leute einstellen, sondern Sie versuchen möglichst einen hohen Nutzen für den Kunden zu generieren. Deswegen ist diese Value Proposition so wichtig, die eben mit dem richtigen Ertragsmodell dann kombiniert wird, wie das zusammenhängt. Dann überlegen Sie sich mal, Faltin sagte gerade am Podium, fangen Sie eigentlich damit mal an, nämlich, wer soll eigentlich in Ihrem Team sein und welche Werte pflegen Sie eigentlich? Was ist für Sie wichtig im Leben? Wollen Sie Multimillionär werden? Da müssen Sie eine Exit-Strategie haben. Wollen Sie einfach der Welt beweisen, dass was möglich ist? Das ist ein ganz anderer Wert. Da müssen Sie auch Überzeugungstäter zu sich ins Team holen. Weil häufig ist das der einzige Bereich, der gleich bleibt über die Zeit. Nämlich wer im Gründerteam dabei ist. Was sie geschäftlich machen, ändert sich extrem häufig. Also Google hat am Anfang, waren es 2 Nerds, Techies, die einen Algorithmus entwickelt haben. Und keiner wollte den Algorithmus. Dann haben sie gesagt, Mensch, machen wir mal einen Prototypen damit. Der hieß dann Backrub, also Rückenmassage. Und den haben sie aufgesetzt und sind damit mit dieser Suchmaschine dann zu Yahoo gegangen und haben gesagt, hey, ich glaube, unsere Suchmaschine ist besser, wollte die nicht einsetzen. Dann hat Yahoo gesagt, super, weil wir sind jetzt im Mediengeschäft, nicht mehr im Suchmaschinengeschäft. Ihr dürft dieses langweilige Feld namens Suchmaschine abdecken. Und wow, die ersten Einnahmen kamen. Interessant war, dass immer mehr Leute direkt auf die Google-Suchmaschine gegangen sind und eben gar nicht mehr über Yahoo. Aber die hatten immer noch kein Ertragsmodell, was an dieser Suchmaschine war. Und dann kam es von der Kundenseite her, dass die Kunden gesagt haben, hey, es wäre doch super, wenn wir da sowas, kleine Werbung daneben schalten könnten. Und so ist dann die große Innovation AdWords entstanden, weil es natürlich logisch ist, dass ich, wenn ich was suche, nebendran eine Werbung nicht als behindernd empfinde, sondern als einen hohen Mehrwert ansehe. Also wenn ich Wein aus Italien suche und plötzlich bietet mir einer einen guten Deal zu italienischen Weinen, dann kann das ein Mehrwert sein. Das Einzige, was konstant geblieben ist, ist eben das Team und auch die Werte, die in diesem Team gelehrt wurden. Jetzt haben Sie es vor sich, Sie kennen das, das ist die Canvas, ein bisschen anders aufgebaut, nämlich das Team und die Werte ist die Basis für alles andere, was Sie im Ganzen haben. Und Sie können nicht in irgendeinem Bereich nur besonders gut sein, sondern alle Bereiche hängen zusammen. Eben die Value Proposition sollten Sie sehr genau überlegen, womit verdiene ich mein Geld? Das ist, Sie sollten eben Preis für die Value Proposition geben und nicht fürs Produkt. Und die Value Proposition muss eben erfüllt werden, auch nicht durch ein Produkt. Stellen Sie sich mal vor, Sie positionieren sich als nachhaltiges Unternehmen und dann beschäftigen Sie Leute unterhalb des Minimumlohns. Ja? Dann kommunizieren Sie mit Ihrer Produktion ja nicht das, was Sie eigentlich versprochen haben. Und das sind genau diese Diskrepanzen, die wir heute bei ganz vielen Unternehmen sehen, die was versprechen auf der rechten Seite, aber mit dem Rest es nicht erfüllen. Oder wenn Sie plötzlich nur noch auf billig verkaufen und nachhaltig sagen, dann zerstören Sie auch das, was die Kunden eigentlich erwarten von einem nachhaltigen Unternehmen, dass es auch einen fairen Preis hat, aber es kann kein reiner Discounter sein in dem Bereich. Und ein sehr schönes Beispiel, wie man das machen kann, ist, ja, hier gilt es ja immer um so Kreativlösungen, menschennahe Lösungen. Teilweise kann Kreativität auch darin bestehen, eben genau diese Sichtachsen zu verändern. Was würden Sie halten, wenn die Charité plötzlich 50 Ingenieure von Mercedes anstellt, Produktionsingenieure, die einfach nur alles als Prozessoptimierung sehen? Das hört sich am Anfang ein bisschen komisch an. Oder? Genau, es wäre extrem spannend, weil Mediziner sehen sich ja als immer noch Handwerker und Helden. Sorry, ich komme aus einer Medizinerfamilie, das gibt immer ein paar Schläge. Das Interessante, sie sehen sich aber nie als Produktions- und Qualitätsoptimierer über die Zeit. Und in Indien gibt es mehrere Beispiele dafür, wie man Prozessingenieure ins Krankenhaus einbringt und eigentlich eine Art Fließbandproduktion macht. Eine hohe Arbeitsteilung. Die Kosten sind ein Drittel von dem, was wir in Europa haben, bei gleichen und besseren Qualitätsziffern. So, das ist natürlich aus dem Gesichtspunkt, wie wir Medizin sehen, wo der Mensch rein im Vordergrund steht und auch seine Befindlichkeiten, ist das erstmal schockierend. Wenn Sie aber dadurch plötzlich überhaupt Medizin einer ganz großen Bevölkerungsschicht zur Verfügung stellen, ist es nachvollziehbar und logisch, dass Sie das machen. Und leider ist es so, morgen haben wir einen Workshop, da geht es darum, da ist ein Unternehmen dabei, was die Qualität von Doktors bewertet. Die Qualität von Doktors ist extrem unterschiedlich. Das heißt, er muss nicht nett sein zu Ihnen, wenn Sie irgendeine OP haben, sondern die Überlebensquote hängt ganz davon ab, wie viel Erfahrung er in diesem Bereich hat. Und diese Informationen haben wir nicht. Das sind alles Sachen, die wir eigentlich ohne Probleme auch nach Europa übertragen könnten. Am Anfang ist es schockierend und der Aufschrei der Ärzte, der Gewerkschaften, der Patienten wäre schockierend, wenn man das einführen würde. Aber darum geht es häufig bei Geschäftsmodellinnovation, eben nicht das Gleiche optimieren, sondern Dinge anders machen. Und die haben das hervorragend gemacht, weil sie haben nicht nur ganz neue Kernkompetenzen eingeführt, nämlich Prozess-Know-how und Qualitätssicherung, sondern sie haben auch ganz neue Distributionskanäle gehabt, nämlich sie suchen sich ihre Patienten in den indischen Dörfern, also Paramedics, also den Begriff gibt es im Deutschen ja nicht direkt, so Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen, gehen raus und suchen sich ihre Patienten und bringen die mit und operieren sie vor Ort. Und sie haben ein klassisches Kreuzsubventionsmodell, wo die, die Geld haben, mehr bezahlen für ihre OP als die, die keins haben. Und damit gibt es eine Subventionierung. Aber auch in Indien ist es so, es gibt nichts kostenlos. Warum glauben Sie, nehmen die auch von den Armen immer ganz, ganz wenig Geld? Weil wir haben ja immer das Gefühl, wir müssten Geld, also das könnte man ja auch als reine Hilfsleistung machen. Können Sie sich vorstellen, warum das psychologisch wichtig ist, ganz wenig Geld zu nehmen, auch von den Ärmsten? Das hat was mit Selbstwertgefühl zu tun. Und auch etwas damit zu tun, es ist nicht eine Gabe, sondern du bist Patient und hast Rechte dazu. Das ist natürlich für unseren leicht kapitalistisch kritischen Sicht manchmal etwas schwierig zu verstehen. Aber es heißt dann immer, ja, du musst einen Tageslohn oder zwei Tageslöhne machen. Andere Sache, die hervorragend machen, das ist in der Produktion, die Pflegekräfte sind ja extrem teuer. Was die machen, ist, sie bilden die Angehörigen aus zu Pflegekräften genau für diese eine OP. Also das sind dann Krankenhäuser, wo dann die Familie gleich mitwohnt, aber keine Krankenschwester dabei ist. Das kann man machen. Und auch das funktioniert. Aber es ist eine ganz andere Sicht auf das gleiche Geschäft, nämlich Krankenhäuser durch die Augen von Indern. aber auch durch die Sichtweise, dass man eben Automobil, ich nenne es bewusst mal Automobilingenieure reinnimmt, die im Prozess optimiert sind. Und das Nächste, was wir merken, jetzt haben wir so schöne Denkboxen, aber wie füllen wir die eigentlich? Nämlich Sie müssen verstehen, was ist eigentlich das Kundenbedürfnis? Jetzt kann man natürlich sagen, das ist wieder Opportunity getrieben, aber auch einer, der nur für sich etwas findet, muss ja genügend Kunden letztendlich haben, die auch bereit sind, für diesen Lebensstil, den sie entwickeln wollen, auch zu zahlen. Das heißt Customer Insights, da müssen Sie verstehen, wie sehen die heutigen Lösungen aus, dann Ideen finden, was sind Optionen, müssen Sie gewisse Designoptionen wählen, Auswahl, Prototypen und wenn Sie es mal anfangen, auch natürlich sehr viel wieder lernen über die Zeit. Und das ist jetzt 1:1 geklaut von Design Thinking, nämlich ich habe ein bisschen einen anderen Prozess, weil ich sage, der größte Frage ist, im Design Thinking wird immer schon angenommen, die Fragestellung wäre klar, die ich in diesen Prozess gieße. Aber das ist sie ja nicht, sondern es sind ja viel mehr Optionen da. Und da sollte man auch anfangen, nämlich ist das Problem, was ich eigentlich sehe, überhaupt das richtige Problem? Also ich habe zum Beispiel gedacht, als ich mich selbstständig gemacht habe vor 5 Jahren, dass ich Unternehmensberater würde und habe festgestellt, dass ich heute hauptsächlich die Idee in solchen Workshops weitergebe, weil das einen Impact hat. Ich hatte nie gedacht, dass mein Ertragsmodell im Sponsoring liegt. Also ich bin gesponsert. So, wie geht das? Die Wolfsburg AG, kennt einer die Wolfsburg AG? Das ist der Innovationsförderer aus der Region Braunschweig, Hannover-Wolfsburg, hat gesagt, hey, wir haben so schlechte Vorlagen für die ganzen Businesspläne und so weiter. Was du da machst, das könnte interessant sein. Und dann haben wir gesagt, ja, wie machen wir denn jetzt eine Zusammenarbeit? Machen wir das auf Tagessatz? Und die sind auf die Idee gekommen, einen Sponsorvertrag zu machen für eben einen Werkzeugkasten. Und ich bin extrem dankbar, dass wir solche Lösungen finden, weil es ist nicht immer das, was wir am Anfang glauben, sondern es hat mir ermöglicht, 2 Jahre an Ideen zu arbeiten und hier haben wir auch den Prototypen von dem Buch, die ich alleine oder wir im Team nie hätten machen können. Und das sind alles so Sachen, am Anfang hätte ich immer gedacht, ja klassisch, wir machen ein Buch, wir suchen einen Verlag, wir publizieren ihn, wir machen Webseiten dazu. Dinge können ganz anders sein, wenn man sich erlaubt, auch am Anfang freizugehen. Wichtig ist, Sie müssen nachher sagen, ja, welchen Punkt der Erkenntnis oder Point of View haben Sie, nachdem Sie diese sich geöffnet haben. Und eine Sache ist, worauf dieses ganze Werkzeugkasten, den wir entwickelt haben, ist, wir brauchen mehr und bessere Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Wir brauchen bessere Tools, damit die Leute auch kreative Unternehmen entwickeln und nicht eben in dieses Technologiedenken gefangen sind, wo heute ganz viele Innovationsprogramme drin sind. Und ganz wichtig eben, wer glaubt, rein analytisch zu sein oder nur kreativ zu sein, der unterschätzt einfach sein Potenzial. Sie sind nämlich beides zusammen, kreativ und analytisch. Weil wenn Sie die Boxen zum Beispiel nehmen, können Sie unheimlich analytisch Optionen ausarbeiten, was könnte passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel so oder so oder so etwas mache. Sie können sehr viel mit Szenarien arbeiten, plötzlich haben Sie eine Kreativität entwickelt, die Sie als ein rein analytischer Mensch noch nie drüber nachgedacht haben. Oder wenn Sie eben die Sichtachse ändern, das Problem anders beschreiben, merken Sie plötzlich, wow, da könnte ich was ganz anderes draus machen. Denken Sie daran, Sie haben diese Fähigkeit heute schon, nutzen Sie sie einfach. Und eben der erste Schritt ist Customer Insights. Und der schönste Weg, das eigentlich zu machen ist, folgen Sie doch einfach mal, wie ein Kunde etwas verwendet. Und Valtin hat das wunderschön mit seiner Teekampagne gemacht, nämlich der Einkauf ist ein Teil. Wie lagert er, wie verwende ich es, nämlich Großpakete, ich kriege automatisch nachgeliefert. Er hat das sehr schön verstanden, wie eigentlich Tee, also Groß-Tee-Konsumer eigentlich Tee trinken. Das hat er extrem gut nachgebildet. Man kann es auch sehr viel systematischer machen und Sie gehen so diesen Kunden, ich habe leider keinen deutschen Begriff dafür gefunden bis jetzt, Bio-Utility-Map, also Kundennutzen-Karte. Sie gehen die Reise des Kunden nach, bis er wirklich seinen Nutzen hat und gucken sich eigentlich an, wo könnte es Probleme geben? Und das ist ganz wichtig. Versuchen Sie, so tief in den Kunden einzutauchen, dass Sie ihn besser verstehen als der Kunde sich selber. Und Sie müssen sich einfach, wer ist im B2B-Markt bei Ihnen tätig? Er ist einfach zäh. Wenn Sie einmal drin sind im B2B-Markt, ist es grandios. Aber Entscheidungszyklen, bis sie reinkommen, können unheimlich lange dauern. B2C ist schneller, aber auch viel mehr Moden unterlegen. Also ich habe jetzt Aufträge bekommen für nächstes Jahr, die ich vor 3 Jahren den ersten Kontakt hatte. Ja, es ist eine Durststrecke. Wenn Sie durchhalten, kann B2B unheimlich interessant sein. Und das heißt eben, wie entscheiden eigentlich Großfirmen? Und Großfirmen entscheiden immer unter Risikoaversität und nicht unter, das ist neu. Und Sie als kleines Startup haben ja sowieso keine Glaubwürdigkeit, dass Sie morgen noch da sind. Das macht es zum Beispiel im B2B-Geschäft immer schwierig. Und das müssen Sie eben verstehen, nicht nur, was der Kunde will, sondern auch das Umfeld, was gibt es für heutige Lösungen. Eben, dass die Hauptwettbewerber nehmen, von der Bohrmaschine Hammer und Nagel ist, dass Sie sehen, wie Leute wohnen. Das sind alles so Punkte. Und das Schöne ist, Sie können das unheimlich schnell getaktet machen. Verstehen des Umfeldes können Sie in 2 Wochen machen, indem Sie einfach jeden anrufen, der irgendwie in der Branche ist, und von 10 Telefonaten werden Sie vielleicht ein richtig gutes führen, aber danach haben Sie unheimlich viel gelernt. Einfach machen Sie sich so eine To-Do-Liste, wo es unheimlich schnell getaktet gewisse Dinge rauskommen. Schreiben Sie sich immer die Annahmen raus, die dann dahinter stecken. Es hilft. Sie können schneller lernen, als Sie es je gedacht haben. Eben viele Ideen generieren und nachher dann wieder entscheiden, welche ich mache. Das ist die Designphase von Ihren 1000 Ideen, die Sie dann irgendwo an der Wand haben, zu sagen, hey, die 3, 4 Geschäftsmodelle will ich mir mal genauer angucken. Die können Sie dann unheimlich schön auf dieser Karte malen. Eben das berühmte klebt mir doch einen heute. Wer schon mal mit der Canvas gearbeitet hat, die Hauptkritik, die ich auch extrem gut nachvollziehen kann in der Anwendung ist, man wird unheimlich vage, man schreibt einfach B2B rein. Wenn Sie damit arbeiten, versuchen Sie sehr kundenzentriert zu sein, eben über diese Value Proposition zu kommen. Zeigen Sie klar aus, wo unterscheiden Sie sich von den heutigen Lösungen, also Ihren kleinen US irgendwas. Weil Sie müssen ja nicht nur, es kann doch sein, dass Sie das Gleiche machen, was alle anderen machen, aber zum Beispiel wie Dell gewisse Teile rauslassen und dadurch einfach viel preiswerter produzieren können. Sie müssen sich einfach sagen, ja, wo unterscheide ich mich eigentlich signifikant von dem, was heute schon da ist? Wenn Sie ein kleines Unternehmen machen, kann das auch nur sein, ja, was in meiner kleinen Region oder in meinem kleinen Zielkreis. Es muss nicht immer was komplett Neues in der Welt sein. Und am Anfang eben sehr eng definiertes Kundensegment ist immer besser als ein breites. Klar, für jeden VCler ist es toll, wenn Sie einen 10-Milliarden-Markt angehen. Nur dieser Markt kauft ja nicht bei Ihnen, sondern es sind ja Kunden. Also deswegen der größte Fehler ist, marktorientiert zu sein. Seien Sie kundenzentriert, weil Sie müssen ja einen Kunden nach dem anderen gewinnen. Sie müssen ja den ersten Kunden gewinnen, den zweiten Kunden, dritten. Und Ihre Kunden müssen dann genügend wieder sein, dass es für Sie einen Markt ergibt. Aber machen Sie lieber bottom-up als top-down diesen abstrakten Markt. Bitte nicht bla und blä auf diese ganzen Sachen schreiben, sondern sehr spezifisch. Und wenn Sie nichts wissen, und das ist zu 90% am Anfang ja der Fall, dann schreiben Sie auch nichts. Nichts Schöneres, als so eine Leinwand zu haben, die leer ist, weil dann wissen Sie, woran Sie arbeiten müssen. Seien Sie einfach da innovativ, wo der Kunde es merkt, und der Rest können Sie stinknormal sein. Eben, Buchhaltung raus, gehen Sie noch zur Projektwerkstatt für die Logistik. Nehmen Sie einfach das, was funktioniert und konzentrieren Sie sich auf das, was unterschiedlich ist. Da müssen Sie irgendwann, nachdem Sie gesagt haben, jetzt habe ich 4, 5 Modelle, müssen Sie mit irgendwas mal anfangen. Machen Sie mal einen Prototyp, testen Sie den. Und wenn Sie festgestellt haben, Mensch, mit dem könnte ich anfangen, dann legen Sie los, bauen Sie und messen Sie aber alle Annahmen, die Sie irgendwie haben, schreiben Sie auf und gucken Sie, passt diese Annahme eigentlich? Ist das eigentlich die Realität? Ja, nein. Weil wir haben immer noch das Gefühl, dass irgendwas selbst auf der Canvas sind ja alles nur Annahmen. Das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Die Realität ist ja der erste Kunde, der das oder das oder das plötzlich macht. Und wenn Sie Kunden befragen, ich bin nicht ein Fan von Befragungen, Sie müssen Kunden beobachten. Weil keiner von Ihnen, bevor Sie selber Socken gewaschen haben, liebe Männer, hätte gesagt, dass das ein Problem ist, das mit dem Zusammenlegen. Aber wenn man mal geguckt hätte, wie die Socken eben sortiert werden, das ist Arbeit. Also durch Bearbeiten oder Beobachten hätte man sehr viele Dinge herausfinden können und sagen, hey, ich fokussiere mich auf dieses Thema. Beobachten ist eine wunderschöne Eigenschaft. Wer von Ihnen hat bei der Bundeswehr gedient? Gut, da haben wir ja Experten. Was ist die Hauptaufgabe eines deutschen Panzers? Beobachten, nicht. So, nach welchen Kriterien wird dieser Panzer eingekauft und nach welchen Kriterien, was macht der eigentlich hauptsächlich? Und genau wenn Sie anfangen zu lachen, haben Sie den Punkt. Das ist eben der Unterschied. Ein General, wenn Sie fragen, was braucht der für einen Panzer, sagt er, er muss kämpfen können. Was haben Sie als Gefreiter hauptsächlich mit Panzern gemacht? Geschrubbt. Der steht nämlich hauptsächlich rum und das ist auch Gott sei Dank so. Das ist genau eben, wenn Sie einen General fragen, was er für einen Panzer will, dann kriegen Sie Kampfpanzer. Eine Firma, die ich berate, die hat sich darauf spezialisiert, die Unterhaltskosten von nicht notwendigen Panzern zu reduzieren. Sie glauben gar nicht, wie begeistert die Generäle waren, als sie das hörten, dass einfach das möglich ist. Kein General hätte je gesagt, ist meine größte Herausforderung, weil das ja eigentlich ein Zeichen für einen General vielleicht von Schwäche ist. Ich finde es ein sehr schönes Zeichen von Frieden. Und plötzlich war es ein Geschäft, in dem man geguckt hat, wie viel ein Panzer fährt. Der durchschnittliche Panzer fährt 250 Kilometer im Jahr. So, kostet irgendwie 6 bis 10 Millionen. Das meine ich eben, der Unterschied zwischen Beobachten und Fragen. Unternehmertum hat eben nicht was mit schönen Konzepten zu tun, sondern es ist das Machen. Was war für Sie das Schönste als Unternehmer? Wer ist von Ihnen oder hat schon Kunden und wird sich so als halbwegs erfolgreich bezeichnen? Was war das Schönste bei Ihnen? Ich glaube, man könnte es noch ein bisschen härter formulieren, ist die bezahlte Rechnung des ersten Kunden, der zufrieden war. Ja, ja. Weil Sie müssen ja nachher Ihre Rechnung bezahlen. Also ich war richtig stolz, als ein Kunde gesagt hat, ich habe noch nie irgendeinen Abzug bekommen für irgendeine Rechnung, sondern die erste bezahlte Rechnung, wo ein Kunde richtig zufrieden ist. Sie glauben gar nicht, wie schön es ist, auf diesen Bankauszug zu gucken. Weil wir sind hier nicht Wohltäter, sondern wir kaufen dem Kunden etwas, wo er einen hohen Nutzen hat und sagt, da bin ich bereit, so viel dafür zu zahlen. Geld verdienen ist gut. Wenn einer noch mehr Interesse hat an diesem Werkzeugkasten, Sie haben bis jetzt nur die Karte gesehen, ich habe den Prototypen hier vorne, der kann hier entweder die E-Mail hinterlassen oder auf meine Webseite gehen, fluidminds.ch/buch. Und dort wird ein Großteil auch der Ideen einfach vorgestellt. Sie kriegen das dann gewisse Kapitel vorab geschickt. Wir haben zum Beispiel die Grafiken, einen Teil haben Sie gesehen, die sind unter Creative Commons gestellt. Weil wir glauben auch, es wäre schön, wenn wir bessere PowerPoints, Cliparts in der Zukunft hätten. All solche Dinge sind möglich. Also wenn Sie Lust haben, entweder E-Mail-Adresse hinterlassen oder sich auf der Webseite registrieren.